Der Vorsitzende des USA-Instituts beim TVJK-Außenministerium Zhang Su-ung veröffentlichte am 17. November einen Kommentar mit dem Titel »Die absurden Softstoreien derjenigen, deren Tage gezählt sind«. Darin hieß es, vor kurzem inszenierte Robert King, Sondergesandter für die Menschenrechte in Nordkorea, beim US-Außenministerium in Seoul zusammen mit den südkoreanischen Beamten die zweite Sitzung und das Seminar der Gemeinschaft zur Beratung über die Menschenrechte in Nordkorea und ließ dabei absurde Äußerungen fallen. Er sagte, die Menschenrechtsfrage sei ein Teil, der die Anerkennung der Legitimität der nordkoreanischen Regierung schwierig mache. Um Nordkorea unter Druck zu setzen, solle man die Infiltration der Informationen wie durch Rundfunk gegenüber Nordkorea intensivieren. Diese Äußerung von King über die Menschenrechte ist bloß die letzte verzweifelte Herausforderung der Obama-Clique, die die politisch-militärische Konfrontation mit der TVJK verloren hat. Auch zu dieser Zeit verschärfen sich in vielen Städten wie New York und Los Angeles die Konflikte um Rassen- und Einwandererfrage und weitere und werden die großen Protestdemonstrationen durchgeführt. Unter diesen Umständen ist die Gesellschaft ernstvoll gespalten und leben die Menschen in Unruhe und Angst. Das ist eben die Realität der USA. Ihrem amerikanischen Herrn steht die südkoreanische Machthaberin Dagunhe, die größte Menschenrechtsverletzerin, nicht nach, die in ganz Südkorea den großen Zorn der Bevölkerung auslöst und die Protestkundgebungen von Millionen Personen mit den Kerzen in ihren Händen verursacht. In Südkorea veranstalteten die USA fahrwitzigerweise eine sogenannte Menschenrechtsberatung, was völlig lächerlich und absurd ist. King, der das komische Amt des Sondergesandten für die Menschenrechte in Nordkorea innehat, führt öfters die Verbesserung der Menschenrechte in Nordkorea im Munde, um der Kritik an seiner Faulheit auszuweichen und sein Dasein zu fristen. Das ist eine höchst gemeine Tat des US-Amerikaners. Obwohl die USA wiederholt von der angeblichen Menschenrechtsfrage Nordkoreas sprechen, ist die Realität unserer Republik, wo das Volk als wahrer Herr der Gesellschaft die wahren Menschenrechte auf dem höchsten Niveau genießt, nicht zu vertuschen.